Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen im neuen Jahr. Die Radiokunstabteilung von Deutschlandfunk Kultur wünscht Ihnen ein glückliches, friedliches 2019. Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin mit kreativem Interesse unser Programm verfolgen, sich durch unsere Hörspiele und Features gut informiert und unterhalten fühlen. In 2018 haben wir unsere Internetpräsenz mit einer eigenen Website ausgebaut. Hier finden Sie immer das aktuelle Programm, die Programmvorschau und können auch ältere Produktionen suchen. Sie haben die Chance zum Nachhören oder sogar zum Download von Hörspielen und Features. Im Magazinteil gibt es begleitende Beiträge und Sonderprojekte haben einen auffindbaren Platz bekommen. Veranstaltungstipps informieren über Radiokunst im öffentlichen Raum. Die stets aktualisierte Radiokunst-Website ersetzt die halbjährliche Hörspiel-Feature-Broschüre, die Sie nur noch für das erste Halbjahr 2019 erhalten. Wir starten am ersten Tag des Jahres mit einer historischen Produktion, mit einem Klassiker. Johann Wolfgang von Goethes Urfaust-Fragment. Der Urfaust entstand in den frühen 1770er Jahren. Goethe hatte zuletzt in Straßburg studiert und dort auch seine juristischen Dissertationen eingereicht. In seinen Thesen befasste er sich unter anderem mit der Streitfrage, ob eine Kindsmörderin zum Tod verurteilt werden soll. 1772 erlebte er in Frankfurt die öffentliche Hinrichtung der Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt. In seinem Faustfragment, an dem er zu dieser Zeit arbeitete, stellte er dann die Gretchentragödie in den Mittelpunkt. Zu Goethes Frühwerk, das dem Sturm und Drang zugerechnet wird, gehört auch der 1774 verfasste Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers«, mit dem er eine große Leserschaft erreichte und bekannt wurde. Die Hörspielproduktion »Der Urfaust« in der Bearbeitung von Alfred Andersch mit der Musik von Mark Lothar und in der Regie von Ulrich Erfurt wurde 1959 beim Süddeutschen Rundfunk realisiert. Sie hören Johann Wolfgang von Goethes Urfaust. Das Faustdrama in seiner ursprünglichen Gestalt, niedergeschrieben etwa 15 Jahre vor der endgültigen Fassung des Faust erster Teil, vom Dichter während der italienischen Reise verbrannt. Aber gerettet durch das Weimarer Hoffräulein Juliane von Göchhausen, die den Text heimlich abgeschrieben hatte und verbarg. Und wiederentdeckt im Jahre 1887 durch Erich Schmidt. Faust in der Studierstube, einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer. Hab ich nun, ach, die Philosophie, Medizin und Juristerei und leider auch die Theologie durchaus studiert mit heißer Mühe. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Doktor und Professor gar. Und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheuter als alle die Laffen Doktors, Professors, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel. Fürcht mich weder vor Höll noch Teufel. Dafür ist mir auch all Freud entrissen. Bild mir nicht ein, was rechts zu wissen, bild mir nicht ein, ich könnt was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es mögt kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis werde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß rede von dem, was ich nicht weiß, was ich erkenne. Was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkungskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Weh, steck ich in dem Kerker noch,

Ein Titel muss sie erst vertraulich machen, dass eure Kunst viel Künste übersteigt. Zum Willkomm tappt ihr dann nach allen sieben Sachen, um die ein anderer viele Jahre streicht, versteht das Pülslein wohl zu drücken und fasset sie mit feurig schlauen Blicken wohl um die schlanken Hüften frei, zu sehen, wie fest geschnürt sie sei. Das sieht schon besser aus als die Philosophie. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum. Ich schwöre euch zu, mir ist's als wie ein Traum. Dürfte ich euch wohl ein andermal beschweren, von eurer Weisheit auf den Grund zu hören? Was ich vermag, soll gern geschehen. Ich kann unmöglich wieder gehen. Ich muss euch noch mein Stammbuch überreichen. Gönn eure Gunst mir dieses Zeichen. Sehr wohl. Irritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Folg nur dem alten Spruch von meiner Muhme, der Schlange, dir wird gewiss einmal bei deiner Gottähnlichkeit bange. Du jetzt! Ein neues Lied, Kameraden! Ein Altlied, wenn ihr wollt! Aufgemerkt und den Rundreim mitgesungen! Frisch und hoch auf! Es war eine Ratte im Kellernest, lebt nur von Fett und Butter, hätt sich ein Ränzlein angemäst, als wie der Dr. Luther. Die Köchin hätt ihr Gift gestellt, da ward so eng ihr in der Welt, als hätt sie lieb im Leibe. Als hätt sie lieb im Leibe. Sie fuhr herum, sie fuhr heraus und soff aus allen Pfützen, zernagt, zerkratzt das ganze Haus, wollte nichts ihr Wüten nützen. Sie tät gar manchen engsten Sprung, bald hätt das arme Tier genug, als hätt es lieb im Leibe. Als hätt es lieb im Leibe. Sie kam vor Angst am hellen Tag der Küche zugelaufen, fiel an den Herd und zuckt und lag und hätte erbärmlich schnaufen. Da lachte die Vergifterin noch, ha, sie pfeift auf dem letzten Loch, als hätt sie lieb im Leibe. Als hätt sie lieb im Leibe. Und eine hinlängliche Portion Rattenpulver der Köchin in die Suppe. Ich bin nicht mitleidig, aber so eine Ratte könnte einen Stein abhaben. Selbstrate! Ich möchte den Schmierbauch so am Herde sein Seelchen ausblasen sehen. Nun schau, wie sie es hier treiben. Wenn dir's gefällt, dergleichen Sozietät schaffe ich dir nachtnächtlich. Guten Abend, ihr Herren. Großen Dank! Wer ist der Storcher da? Still. Das ist was Vornehmes inkognito. Sie haben so was Unzufriedenes, Böses im Gesicht. Ha. Komödianten, wenn's hochkommt. Merk's, den Teufel vermuten die Kerls nie, so nah ihnen immer ist. Ich will ihnen die Würmer schon aus der Nase ziehen, wo sie herkommen. Ist der Weg von Rippach herüber so schlimm, dass ihr so tief in die Nacht habt reisen müssen? Wir kommen den Weg nicht. Ich meine etwa, ihr hättet bei dem berühmten Hans drüben zum Mittag gespeist. Ich kenne ihn nicht. Oh, er ist vom alten Geschlecht, hat eine weitläufige Familie. Ihr seid wohl seiner Vettern einer. Hä? Steck's ein, der versteht den Rummel. Bei Wurzen ist's fatal, da muss man so lange auf die Fähre manchmal warten. So. Sie kommen aus dem Reiche, man sieht's ihnen an, lass sie nur erst fidel werden. Seid ihr Freunde von einem herzhaften Schluck, herbei mit euch? Immer zu. Nun, Herren, ein Liedchen. Für einen Krug ein Liedchen, das ist billig. Ich habe keine Stimme. Ich singe eins für mich, zwei für meine Kameraden, 100, wenn ihr wollt. Wir kommen aus Spanien, wo nachts so viele Lieder gesungen werden, als Sterne am Himmel stehen. Ja, das verbete ich mir. Ich hasse das Geklimpere. Außer wenn ich einen Rausch habe und schlafe, dass die Welt untergehen dürfte. Für kleine Mädchen ist sowas, die nicht schlafen können. Und am Fenster stehen, Mondenkühlung einzusuckeln. Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Stille, horch, schöne Rarität, schöne Liebhaberei. Es war einmal ein König, der hätt einen großen Floh. Den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn.

Hier mögt ich volle Stunden säumen. Natur, hier bildet es den leisen Träumen den eingeborenen Engel aus. Hier lag das Kind mit warmem Leben den zarten Busen angefüllt. Und hier mit heilig reinem Weben entwirkte sich das Götterbild. Und du, was hat dich hergeführt? Wie innig fühle ich mich gerührt. Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armseliger Faust, ich kenne dich nicht mehr. Umgibt mich hier ein Zauberduft. Mich drang so gerade zu genießen und fühle mich in Liebestraum zerfließen. Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft? Und trete sie den Augenblick herein, wie würdest du für deinen Frevel büßen? Der große Hans, wie so kleinlich weggeschmolzen ihr zu Füßen. Geschwind, ich seh sie dort unten kommen. Komm, komm, ich kehre nimmermehr. Hier ist ein Kästchen, leidlich schwer, ich hab's woanderswo genommen. Stell's hier nur immer in den Schrein. Ich schwör euch, ihr vergehen die Sinnen. Ich sag euch, es sind Sachen drein, um eine Fürstin zu gewinnen. Zwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel. Ich weiß nicht, soll ich? Fragt ihr viel? Meint ihr vielleicht, den Schatz zu wahren? Dann rate ich eurer Lüsternheit, die liebe schöne Tageszeit und mir die weitere Mühe zu sparen. Ich hoffe nicht, dass ihr geizig seid. Ich kratz den Kopf, reib an den Händen, um euch das süße junge Kind nach eures Herzens Will zu wenden, und ihr seht drein, als solltet ihr in Hörsaal nein, als stünden grau leidhaftig vor euch da Physik und Metaphysiker. Nun fort! Es ist so schwül und dumpf, Ichi. Und macht doch eben so warm nicht raus. Es wird mir so, ich weiß nicht wie. Ich wollte, die Mutter käme nach Haus. Mir läuft ein Schauer am ganzen Leib. Bin doch ein törig, furchtsam Weib. Es war ein König in Thule, einen goldnen Becher erhält. Empfangen von seiner Buhle auf ihrem Todesbett. Wie kommt das schöne Kästchen hier herein? Ich schloss doch ganz gewiss den Schrein. Was Kuckuck mag da drinnen sein? Vielleicht bracht's jemand als ein Pfand und meine Mutter lieh darauf. Da hängt ein Schlüsselchen am Band. Ich denke wohl, ich mache es auf. Was ist das? Gott im Himmel, schau! So was habe ich in meinen Tagen nicht gesehen. Ein Schmuck. Drin könnte eine Edelfrau am höchsten Feiertag gehen. Wie sollte mir die Kette stehen? Wem mag die Herrlichkeit gehören? Wenn nur die Ohrring meine wären. Man sieht doch gleich ganz anders drein. Was hilft euch Schönheit, junges Blut? Das ist wohl alles schön und gut. Allein man lässt auch alles sein. Man lobt euch halb mit Erbarmen. Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen. Bei aller verschmähten Lieb, beim höllischen Element, ich wollte, ich wüsste das Ärgerst, dass ich's fluchen könnte. Was hast? Was petzt dich dann so sehr? So kein Gesicht sah ich in meinem Leben. Ich mögt mich gleich dem Teufel übergeben, wenn ich nur selbst kein Teufel wär. Hat sich dir was im Kopf verschoben? Es kleidet dich gut, das Rasen und das Toben. Denk nur, den Schmuck, den ich mag reden schafft, den hat ein Pfaff hinweggerafft. Hätt einer auch Engelsblut im Leibe, er würde da zum Heringsweibe. Die Mutter ließ einen Pfaffen kommen, der hatte kaum den Spaß vernommen, ließ sich den Anblick wohl behagen, er sprach, ach, christlich so gesinnt, wer überwindet, der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufgefressen und doch noch nie sich übergessen. Die Kirche

Was habe ich dir getan? Hab dich mein Tage nicht gesehen. Sie verirrt und ich vermag's nicht. Sieh das Kind. Muss ich's doch tränken. Da hatte ich's eben da. Ich hab's getränkt. Sie nahmen mir's und sagen, ich hab es umgebracht und singen Liedke auf mich. Es ist nicht wahr. Es ist ein Märchen, das sich so ähnlicht. Es ist nicht auf mich, dass sie singen. Gretgen! Wo ist er? Ich habe ihn rufen hören. Er rief Gretgen. Er rief mir. Wo ist er? Ach, durch all das Heulen und Zähneklappen erkenne ich ihn. Er ruft mir Gretgen. Mann! Mann, gib mir ihn! Schaff mir ihn! Wo ist er? Meine Liebe! Meine Liebe! Oh. Auf, meine Liebe. Dein Mörder wird dein Befreier. Auf, komm! Küsse mich. Küsse mich. Tausendmal. Nur eile, Gretgen, eile. Küsse mich. Kannst du nicht mehr küssen wie? Was? Was bist mein Heinrich und hast's Küssen verlernt, wo sonst dein ganzer Himmel mit deiner Umarmung gewaltig über mich eindrang? Heinrich, küsse mich, sonst küsse ich dich. Weh. Deine Lippen sind kalt, tot, antworten nicht. Folge mir. Ich herze dich mit tausendfacher Glut, nur folge mir. Heinrich, bist du's? Ich bin's, komm mit. Ich begreif's nicht. Du, die Fesseln los, befreit mich. Wen befreist du, weißt du's? Komm, komm. Meine Mutter habe ich umgebracht, mein Kind habe ich ertränkt. Dein Kind, Heinrich. Großer Gott im Himmel, soll das kein Traum sein? Deine Hand, Heinrich, ist feucht. Wische sie ab, ich bitte dich. Es ist Blut dran. Steck den Degen ein. Mein Kopf ist verrückt. Du bringst mich um. Nein, du sollst überbleiben. Überbleiben von allen. Wer sorgte für die Gräber? So, in eine Reihe, ich bitte dich, neben die Mutter den Bruder da, mich dahin und mein Kleines an die rechte Brust. Gib mir die Hand drauf, du bist mein Heinrich. Fühlst du mich? Hörst du mich? Komm, ich bin's, ich befreie dich. Da hinaus? Freiheit! Da hinaus, nicht um die Welt! Ist das Grab draus, komm, lauert der Tod von hier ins ewige Ruhebett, weiter nicht einen Schritt. Ach, Heinrich, könnt ich mit dir in alle Welt. Der Kerker ist offen, säume nicht. Sie lauern auf mich an der Straße am Wald. Hinaus, hinaus! Leben nicht! Siehst du's zappeln? Rette den armen Wurm, er zappelt noch fort, geschwind! Du über den Steg, gerade in den Wald hinein, links am Teich, wo die Planke steht, fort! Rette, rette! Rette, rette dich! Gehen wir nur den Berg vorbei. Da sitzt meine Mutter auf einem Stein und wackelt mit dem Kopf. Sie winkt nicht, sie nickt nicht, ihr Kopf ist dir schwer. Sie soll schlafen, dass wir könnten wachen und uns freuen beisammen. Der Tag graut, oh Liebgen, Liebgen! Es wird Tag, der letzte Tag, der Hochzeittag. Sag's niemand, dass du die Nacht vorher bei Gretgen warst. Mein Kränzchen. Wir sehen uns wieder. Hörst du die Bürger schlüpfen nur über die Gassen? Hörst du? Kein lautes Wort. Die Glocke ruft, das Stäbchen bricht. Es zuckt in jedem Nacken die Schärfe, die nach meinem zuckt. Die Glocke, hör! Auf, oder ihr seid verloren! Meine Pferde schaudern! Der Morgen dämmert auf! Der? Der? Lass ihn, schick ihn fort! Der will mich! Nein! Nein! Gericht Gottes, komm über mich! Dein bin ich! Rette mich! Nimmer, nimmer mehr! Auf ewig lebe wohl! Leb wohl, Heinrich! Ich lass dich nicht! Ihr heiligen Engel, bewahret meine Seele! Mir graut's vor dir, Heinrich! Sie ist gerichtet! Heinrich! Heinrich! Thank you. Wir brachten den Urfaust von Johann Wolfgang von Goethe, für den Funk eingerichtet von Alfred Andersch. Die Rollen und ihre Sprecher waren Faust, Klaus-Jürgen Wusso, Mephistopheles, Charles Renier, Gretgen, Gertrud Kückelmann, Marthe, Elisabeth Flickenschild, Geist, Hans Mahnke, Wagner, Karl Box, Student, Gerd Seid, Frosch, Kurt Haas, Siebel, Hans-Helmut Dickow, Brander, Gerhard Just, Liesken, Maria Häusler, Böser Geist, Edith Herdegen. Ferner wirkten mit Günther Willmann, Hans Treichler, Bodo Knuth, Fred Göbel, Karl-Heinz Bernhard, Norbert Scheumann und Wolfgang Schwalm. Ton und Schnitt Walter Just und Ingeborg Hasse. Musik Mark Lothar. Regie Ulrich Erfurt. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1959.